meinte damit in erster Linie die politischen Verhältnisse in einem Land, das mir sehr fremd ist, einer Gesellschaftsordnung, die ich nicht kenne und die ihre ganz besonderen Schwierigkeiten hat. Schwierigkeiten, auf die ich nicht gut eingeübt bin, die mich ängstigen, denen ich mich nicht so leicht gewachsen fühle. Denn die Schwierigkeiten, die es in der DDR gibt und die ja, weiß Gott nicht, unerheblich sind, sind aber immerhin Schwierigkeiten, an die ich mich gewöhnt habe, wo ich gelernt habe, mich zu wehren. Hier ist alles sehr viel anders und ich habe es nicht so leicht, mich hier zurechtzufinden. Haben Sie sich denn mittlerweile eingelebt? Nein, habe ich nicht. Denn ich komme ja von zu weit her. Ich habe über 20 Jahre in der DDR gelebt und habe mich in diesem Land und in dieser Gesellschaftsordnung mit all ihren Schwierigkeiten aber immerhin doch entwickelt und bin die entscheidenden Jahre meines Lebens eben dort gewesen. Denn ich war ja erst 16 Jahre alt, als ich Hamburg verließ und in den Osten ging. Ja. Aber so fremd wie am Anfang fühle ich mich natürlich jetzt nicht mehr hier im Westen. Ich habe mich umgeschaut. Ich war natürlich nicht nur in Westdeutschland, sondern auch in vielen westeuropäischen Ländern. Und ich war in diesen Ländern nicht als Tourist, der nur herumläuft und glotzt und wenig sieht und manchmal sogar dümmer zurückkommt, als er hingefahren ist, weil er inzwischen auch noch glaubt, er wüsste was von diesem Land. Sondern ich habe ja überall dort etwas getan, habe mich eingemischt mit meinen Mitteln und habe dadurch doch ein bisschen Einblick bekommen. Herr Biermann, Sie beschäftigen sich in Ihren neuen Liedern mit den Verhältnissen in der Bundesrepublik. Ist die Interpretation falsch, wenn ich sage, dass Sie sich damit abgefunden haben, nun hier leben zu müssen? Ich habe mich nicht damit abgefunden, hier leben zu müssen, aber ich bin ja kein Träumer und lasse mich nicht vom Wunschdenken, vom eigenen, besoffen machen. Ich bin der Meinung, dass es doch etwas länger dauern wird, als mir lieb ist, dass ich ja nun nicht die Zeit hier herumsitzen kann und warten, bis es den Herrschaften, die die DDR besitzen, wie ein privates Rittergut, bis es diesen Herrschaften mal einfällt, mich wieder reinzulassen. Oder genauer gesprochen, bis das Volk sie dazu zwingen wird, mich wieder reinzulassen. Ich muss also mir mein eigenes Lied anhören, in dem es heißt, warte nicht auf bessere Zeiten. Und ich bin nicht hier, um mein Leben zu verwarten. Also, solange ich hier im Westen bin, werde ich, so gut ich kann, mich einmischen, auch in diese Verhältnisse. Das heißt, Sie glauben immer noch, dass Sie irgendeinmal wieder in die DDR zurückkehren können? Ja, das glaube ich, weil ich meine, dass auch die DDR sich verändern wird. Wir leben im 20. Jahrhundert. Die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern sich, wie Sie doch wissen, rapide, schnell. Freilich, solange man in einem schlechten Zustand lebt, den man nicht wünscht, kommt er einem immer wie ewig vor. Bloß wenn er dann vorbei ist, wundert man sich, wie schnell es gegangen ist. Und die DDR ist ja nicht aus der Welt. Sie ist ja auch ein lebendiger, dynamischer Organismus, der auch zusammenhängt mit dem Schicksal der anderen Länder, die sich heute schon etwas voreilig sozialistisch nennen. Und deswegen wird sich auch dort